Niemand weiß von den Danzigern, was um diese Stunde geschieht. In aller Stille sind die Vorbereitungen getroffen worden. In aller Stille soll Danzig nun endgültig deutsch werden. Nun, wo Polen sich nicht bereit erklärt hat, die Vorschläge des Führers zu Verhandlungen anzunehmen, sollen die Waffen sprechen. Das Linienschiff Schleswig-Holstein wird in wenigen Sekunden den Feuerkampf auf die Westerplatte eröffnen. Noch ist alles still. Nur wir wissen um das, was in wenigen Augenblicken geschehen soll. Wir sind etwa 200 Meter von der Schleswig-Holstein weg und ungefähr einen Kilometer von der Westerplatte. Jetzt wieder ein gelber Einschlag hoch auf der Qualm. Das Einschlagen der schweren Granaten von der Schleswig-Holstein. Jetzt wieder ein Einschlag über die schweren Geschosse von der Schleswig-Holstein. Der Feuerkampf ist eröffnet. Die deutschen Waffen sprechen jetzt vor Danzig.